Es war der 1. August 1956, als ein damals aufstrebender junger Mann der Demokratischen Partei in den USA eine Feststellung traf, die sich als folgenreich erweisen sollte. Vietnam ist der Eckpfeiler der freien Welt in Südostasien, der Schlussstein im Bogen, der Stopfen im Deich. Es ist unser Kind, wir dürfen es nicht verlassen. Der sich so äußerte, war der Senator für den Staat Massachusetts, John F. Kennedy. Ein Jahr zuvor hatte sich Kennedy einer Lobbygruppe namens American Friends of Vietnam angeschlossen. Zu ihr zählten hochkarätige Mitglieder wie der New Yorker Erzbischof Francis Kardinal Spellman, Senator Mike Mansfield, ein Richter am obersten Bundesgericht und ein ehemaliger Geheimdienstchef. Nach der Niederlage der Kolonialmacht Frankreich gegen die nationalkommunistische Viet Minh-Bewegung unter Ho Chi Minh und der Teilung des Landes in den von ihr beherrschten Norden und den westlich orientierten Süden hatten die Freunde Vietnams geholfen, den katholischen Diktator Ngo Dinh Diem in Saigon zu installieren. Warum engagierten sich die Vereinigten Staaten in Vietnam? Von welcher Motivation ließen sich die politischen Akteure leiten? Und schließlich, warum verloren die Vereinigten Staaten diesen Krieg? Das sind einige der Leitfragen, die der Autor Mark Frey seiner Darstellung zugrunde legt. Frey ist Historiker, seit 2013 Professor für neueste Geschichte und internationale Beziehungen an der Bundeswehrhochschule in München. Sein Forschungsinteresse gilt abgesehen von den Vereinigten Staaten, der Geschichte Südostasiens und des europäischen Kolonialismus. Frey nennt den Vietnamkrieg die längste militärische Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts. Gerechnet vom Beginn des bewaffneten Widerstandes gegen die französischen Kolonialtruppen im November 1946 bis zum Einmarsch von Nordvietnamesen und Vietcong in Saigon im Mai 1975. Für die USA war der Krieg der erste ihrer Geschichte, der mit einer Niederlage endete. Der erste auswärtige Konflikt auch, der die eigene Gesellschaft zutiefst spaltete. In der Bundesrepublik wurde 20 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus und nach der Berliner Luftbrücke das Bild Amerikas als demokratischer Modellmacht unwiderruflich getrübt. In Vietnam selbst sind die Folgeschäden dieses Krieges bis heute nicht überwunden. Dabei war, wie Frey einleitend darstellt, der Konflikt keineswegs vorgezeichnet. Als Ho Chi Minh am 2. September 1945 nach der Niederlage der japanischen Besatzer die Unabhängigkeit seines Landes ausrief, tat er dies als Verbündeter der USA. Amerikanische Flugzeuge drehten eine Ehrenrunde über Hanoi. Eine Kapelle schmetterte den Star-Spangled Banner. Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes Office of Strategic Services blickten von einer Tribüne über einen Platz, auf dem sich Hunderttausende versammelt hatten. Nach der Vertreibung der Japaner 1945 hatte die Regierung in Washington zunächst die Abwicklung der europäischen Kolonialreiche in Südostasien befürwortet. Dass sie gleichwohl seit 1950 mit zunehmender Intensität den Versuch Frankreichs unterstützte, sich mit Waffengewalt in Indochina zu behaupten, dass sie nach der französischen Niederlage selber mit Wirtschafts- und Waffenhilfe einsprang, Militärberater und schließlich ein gewaltiges Truppenkontingent schickte, um wenigstens Südvietnam als nicht-kommunistischen Staat zu erhalten, erklärt sich aus einer Reihe amerikanischer Schockerfahrungen. Dazu zählte die Ausbreitung sowjetischer Herrschaft über Mittelosteuropa nach 1945, die kommunistische Machtübernahme in China 1949, der kommunistische Überfall auf Südkorea 1950. Containment, Eindämmung, wurde zum strategischen Schlüsselwort der US-Politik. Im April 1954 warnte Präsident Dwight D. Eisenhower angesichts des Debakels der Franzosen in Vietnam. Wenn man eine Reihe von Dominosteinen aufstellt und dem ersten einen Stoß versetzt, werden mit Sicherheit auch alle anderen Steine umfallen. Die Domino-Theorie prägte die amerikanische Wahrnehmung. Demnach war der Krieg des Viet Minh gegen Frankreich kein antikolonialer Widerstand, die Rebellion der Nationalen Befreiungsfront des Vietcong gegen den Diktator Diem keine innere Angelegenheit Südvietnams. In beiden Fällen handelte es sich nach Washingtoner Lesart um eine von außen gesteuerte kommunistische Aggression. Um den vietnamesischen Dominostein zu retten, sabotierten die USA freie gesamtvietnamesische Wahlen, wie sie auf der Genfer Indochina-Konferenz 1954 vereinbart worden waren, widersetzten sich kompromisslos jeder politischen Mitsprache des Vietcong. unterstützten eine Riege korrupter und unfähiger Machthaber in Saigon. Es gab freilich warnende Stimmen. Sitzen wir erst einmal auf dem Rücken des Tigers, können wir nicht mehr sicher sein, uns den Ort auszusuchen, an dem wir absteigen wollen. So kommentierte im Juli 1965 George Ball, Unterstaatssekretär im Außenministerium, die Entscheidung, in großem Umfang Kampftruppen nach Vietnam zu schicken. 2 Jahre später kamen sogar Verteidigungsminister Robert McNamara Bedenken. Das Bild der größten Supermacht der Welt, die wöchentlich 1000 Zivilisten tötet oder schwer verwundet, um ein kleines, zurückgebliebenes Land zum Einlenken zu zwingen für ein höchst umstrittenes Ziel, ist kein schönes. Doch für Präsident Kennedy war, wie Frey schreibt, der Einsatz in Vietnam die Messlatte amerikanischer Glaubwürdigkeit. Nachfolger Lyndon B. Johnson sah es nicht anders. Auf dem Kriegsschauplatz hielten sich die Militärs eisern an die Strategie des Ausblutens. Die Lösung in Vietnam sind mehr Bomben, mehr Granaten, mehr Napalm, bis der Gegner zusammenbricht und aufgibt. Mark Frey ist eine informative und auf das Wesentliche konzentrierte Monographie gelungen. Zugleich ein Lehrbuch über die Begrenztheit des Horizonts politischer Akteure und das Verblendungspotenzial, das der Macht innewohnen kann.